بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألسوك بيت الله دمان دبلتن ألسوك أنت الله زيغن أنت هايلتن أخت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أنت أخ أوف زينن Freunden und all diejenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Heute, liebe Geschwister, sind wir am 27. Hadith der Nawawiyya Hadithe. Und das ist der Hadith von Al-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu. Er sagte, er berichtet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat. Güte ist schöner Charakter. Und Sünde ist das, was in deinem Herzen Zweifel erweckt und du verabscheust, dass andere Leute davon erfahren. Dieser Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Und in einer weiteren Überlieferung berichtet uns Wabisa ibn Ma'bad radiallahu anhu, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, fragst du etwa über Güte und Sünde? Und dann sagte der Prophet, sagte er ja, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, befrage dein Herz, auch wenn die Leute dir etwas Bestimmtes sagen. Und das sind die beiden Hadithe, die wir uns heute anschauen möchten, sind aber beide unter dem 27. Hadith bei An-Nawawi. Der erste Hadith, liebe Geschwister, von An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Güte bedeutet schöner Charakter. Güte, also ist das arabische Wort für Birr. Und darunter verstehen wir, also im Deutschen, das Wort Güte kommt vom Wort Gut. Das heißt, es ist ein, sozusagen ein Sammelbegriff für alle Arten von guten Dingen. Und der Begriff im Arabischen Al-Birr ist auch ein Begriff für, im Generellen, ein Begriff für alles Gute. Allerdings kommt es manchmal auf den Kontext an und je nach Kontext verstehen wir diesen Hadith. Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Folgendes gesagt. Er sagte in Surat Al-Baqarah, Birr, das ist das arabische Wort für Güte, okay? Birr bedeutet nicht, dass ihr euer Angesicht in Richtung Osten oder Westen wendet. Güte, Birr, ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, an den jüngsten Tag glaubt, an die Engel glaubt, an die Bücher glaubt und so weiter und so fort. In dieser Aya hat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Birr definiert mit allem Guten, was man sich vorstellen kann. Mit dem Iman, und auch mit guten Taten, wie zum Beispiel das Gebet, was allen guten Taten voran ist. Insofern das Wort Birr in dieser Aya beinhaltet alles gut. Wenn wir Birr aber jetzt im Hadith betrachten, den wir gerade gehört haben, da sagte er sallallahu alaihi wasallam, Birr ist schöner Charakter. Heißt es jetzt, dass Birr nur aus schönem Charakter besteht? Nein. Sondern das ist gemeint, hier wird es gemeint, dass schöner Charakter ist eine Art von Birr. Und das ist sozusagen eine Auslegung des Wortes Birr durch einen Teil seiner Bedeutung. Und das findet man, liebe Geschwister, im Tafsir sehr oft vor, dass die Tafsir-Gelehrten ein bestimmtes Wort erläutern. Die sagen mir zum Beispiel, also du kannst zum Beispiel, vielleicht findest du einen Tafsir, der sagt Folgendes, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Außer denjenigen, Allah sagt im Koran, Surat Al-Asr, Allah schwört bei Al-Asr, und dann sagt er, der Mensch ist wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und gute Werke tun. Jetzt kommt einer und sagt, Glauben, gemeint ist, sie glauben an Allah und den jüngsten Tag. Und der Nächste sagt, sie glauben an den Koran. Und der Nächste sagt, sie glauben an die Engel. Der Nächste sagt, sie glauben an alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns anbefohlen hat zu glauben. Das sind jetzt verschiedene Auslegungen. Aber diese Auslegungen, widersprechen sie sich? Nein. sondern jede einzelne Auslegung ist ein Teil der Bedeutung des Wortes Iman. Das heißt, wenn du das Wort auslegst mit Glauben an Allah ist richtig. Wenn du es auslegst mit Glaube an die Engel ist richtig. Wenn du es auslegst mit der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung ist richtig. Ja? Insofern ist es einfach nur eine Auslegung gemäß ein Teil der Bedeutung. Und natürlich, wie in der Regel, wie interpretiert man ein Wort? Wie legt man ein Wort normalerweise aus, wenn es verschiedene Bedeutungen beinhaltet? Natürlich nach der bekanntesten. Nach der bekanntesten. Deswegen sagen die Gelehrten sehr oft, wenn es um Iman geht, gemeint ist der Iman an Allah an jüngsten Tag. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir in dem ersten Hadith, also in unserer ersten Sitzung kennengelernt haben, der Hadith, wo es heißt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und das bedeutet ja nicht, dass es ausreicht, sondern es ist eben ein Teil des Iman und nicht der gesamte Iman. Und auch hier in diesem Fall, Güte bedeutet schöner Charakter. Natürlich. Der schöne Charakter ist das A und O. Du musst dir vorstellen, ein armer Mensch kommt zu dir. Und du willst ihm Zakat geben. Und du gibst ihm Zakat, aber du gibst es ihm auf eine Art und Weise, sodass er das Gefühl hat, dass er erniedrigt ist. Ja? Du gibst es ihm und schaust ihn nicht einmal an dabei. Oder du gibst es ihm und sagst ihm, so und jetzt verschwind. Kann sein, manche Leute machen das. Ja? Also sie erniedrigen den Armen noch zusätzlich. Der Arme in Wirklichkeit, wenn er so etwas, ihm so etwas passiert, dann sagt er im Herzen zumindest, sagt er, hättest du mir lieber das Geld nicht gegeben und hättest mich wenigstens nicht verletzt. Ja? Weil dass du mir sagst, ich gebe dir das Geld nicht, verletzt mich nicht so sehr, wie wenn ich mir ein schlechtes Wort sagst. Denn ihr wisst, ein Wort kann manchmal viel mehr anrichten. Insofern, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, Al-Hajju Arafa. Die Hajj, wortwörtlich heißt das, die Hajj ist Arafa. Arafa ist ein Ort in der Nähe von Mekka, wo man hingehen muss am 9. Tag von der Hajj. Ja? Und jeder muss da hingehen, das gilt die Hajj nicht, also ein Bestandteil der Hajj. So, und manche Leute, oder jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Hajj ist Arafa. Oder anders ausgedrückt, die Hajj besteht aus Arafa. Gemeint ist, die Hajj besteht im Wesentlichen aus Arafa. Insofern besteht sie nicht nur aus Arafa, sondern das ist der zentrale Kern der Hajj überhaupt. Ja? Das ist das Wichtigste an der Hajj überhaupt. Wenn du das verpasst hast, vergiss es. Alles andere, grob kann man sagen, alles andere ist ein bisschen so variabel. Wenn du zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Sache nicht zur richtigen Zeit gemacht hast, dann manchmal, du kannst das, wirst es wieder gut machen. Ja? Aber die Hajj, wenn du sie verpasst hast, den Arafat-Tag verpasst hast, das kannst du nicht wieder gut machen. Ja. Ebenso sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ad-din und nasiha, das heißt, Religion bedeutet gut Ratschlag geben. Wenn jemand dich aber fragen würde, was bedeutet denn Religion? Was ist denn der Islam? Dann würdest du ja nicht sagen, das bedeutet, dass du anderen Leuten gute Ratschläge gibst. Sondern du würdest ihnen erklären, Islam bedeutet La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah und so weiter und so fort. Nur, was machst du da in diesem Moment? Du gibst jemandem einen guten Ratschlag. Ja? Wenn jemand dich fragt über den Islam, du gibst ihm eine gute Antwort, eine richtige Antwort, dann hast du ihm einen guten Ratschlag gegeben. Ja? Insofern, Religion ist immer im Wesentlichen, dass du anderen Leuten hilfst oder sie dir eben auch auf den richtigen Weg verweisen. Manchmal kann aber auch Al-Birr sich beziehen, die Güte sich beziehen auf alle Taten, die man machen soll, alle guten Taten, die man machen soll. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Das heißt, helft euch einander in Güte und Taqwa, Gottesfurcht, Frömmigkeit. Sagen wir mal Gottesfurcht. Helft euch einander in Güte und Gottesfurcht. Was ist hiermit gemeint? Hier ist mit Güte natürlich gemeint, alles Gute, was man tun muss, wie das Gebet, das Fasten, Zakat und sowas. Und mit Taqwa, der Gottesfurcht, ist gemeint, dass man allem Schlechten aus dem Weg gehen muss. Ja? Insofern sehen wir, das eine bezieht sich jetzt hier auf die Taten, die man tun muss, auf die Pflichten, und das andere bezieht sich auf die verbotenen Dinge. Die Sünde, liebe Geschwister, die müssen wir in zwei Kategorien teilen, damit wir den zweiten Hadith auch besser verstehen von Wabisa ibn Ma'bad. Wabisa ibn Ma'bad sagte, noch einmal, er sagte, ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dann zu mir gesagt, fragst du etwa über Güte und Sünde? Fragst du, willst du etwas darüber wissen? Und sagte er ja. Und das ist ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil der Mann war anwesend in der Sitzung. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt bekommen, was diese Person eigentlich will. Ja? Sie hat zu ihm gesagt, möchtest du etwa etwas fragen über Güte und Sünde, über Birr und Ithm? Dann sagt er ja. Und dann hat er sich zu ihm gerufen. Und dann ist er immer näher gegangen, bis seine Knie, radiallahu anhu, schon die Knie des Propheten sallallahu alaihi wasallam berührt haben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, befrage dein Herz, selbst wenn die Leute dir Dinge sagen. Gemeint ist wortwörtlich, befrage dein Herz, selbst wenn die Leute dir eine Fatwa geben. Gemeint ist eine religiöse Auskunft. Das heißt, wenn die Leute sagen, das ist halal, mach ruhig, und du hast ein gesundes Herz, dann sollst du immer noch mal kurz in dich gehen und fragen, ist das wirklich halal, was die Leute dir sagen? Und wenn sie dir sagen, das ist haram, genauso, musst du aufpassen, denn etwas, was halal ist, haram machen, ist genauso schlimm, wie etwas, was haram ist, halal machen. Ja? Auch wenn wir meistens das Problem damit haben, dass die Leute etwas, was haram ist, halal machen, aber genauso das andere ist auch ein Extrem. Ist auch ein Extrem, genauso haram verboten, dass man etwas, was ist halal ist, haram macht. Ja? Das ist eben auch übertreiben in der Religion. Wenn die Leute übertrieben streng sind oder meinen, sie müssen den Strengen raushängen lassen. Ja? Sie meinen, sie müssen irgendwie besonders streng wirken, damit die Leute sie anerkennen als Autorität. Damit die Leute sehen, oh, der ist religiös. Religiös hat nichts damit zu tun, dass man etwas, was halal ist, haram macht oder es den Leuten schwer macht. Sondern Religiosität hat bedeutet, dass man das, was Allah sagt, ernst nimmt und nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das heißt, wenn es klar haram ist, fertig, dann ist man ganz hart. Macht man. Aber wenn es halal ist, dann macht man es den Leuten nicht unnötig schwer. Warum soll man es den Leuten unnötig schwer machen? Und das, wie gesagt, war ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Steht nicht im Hadith, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wusste, aber das ist die offensichtliche Bedeutung. Und es gibt eine, dieser Hadith ist unter anderem überliefert im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah und An-Nawawi und Al-Albani, beide sagten, der Hadith ist Hassan. Die Sünde, habe aber gesagt, müssen wir in zwei Teile teilen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, befrage dein Herz, auch wenn die Leute dir etwas sagen. Also auch wenn die Leute dir sagen, das ist okay, trotzdem frag dein Herz nochmal. Warum müssen wir in zwei Teile teilen? Weil es gibt Sünden, die sind glasklar, da brauchst du nicht dein Herz fragen. Wenn dein Herz fragt, kann sein, der gibt die andere Antwort. Ja? Sondern hier ist gemeint, ist die Sünde, die nicht klar ist. Manche sagen so, manche sagen so, und du weißt eigentlich nicht Bescheid. Du bist irgendwo dazwischen und du weißt nicht, ist das haram oder ist das halal. Ja? Dann sollst du in dich gehen und dir überlegen, wenn du ein gesundes Herz hast natürlich, ja, und dann auf dein Herz hören, und meistens sagt das Herz dann, wenn es gesund ist und sauber ist, dass man den sicheren Weg gehen soll und nicht etwas tun soll, was vielleicht verboten ist. Ja. Und dafür sprechen auch weitere andere Hadithe, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, unterlasse das, was in dir Zweifel hegt, für das, was in dir keine Zweifel hegt. Unterlasse das, wo du dir nicht sicher bist, und mach das, wo du dir sicher bist, dass es in Ordnung ist. Das war's. Und auch sagt er sallallahu alaihi wasallam, wer die unklaren Dinge unterlässt, wer sich vor den unklaren Dingen fernhält, sich vor ihnen schützt, wie gesagt, das ist diejenige Person, die auf dem, also gemäß, das ist diejenige Person, die ihre Religion geschützt hat. Die Religion geschützt hat, davor, dass sie eben dem Verderben ausgesetzt ist. Und Sünde, liebe Geschwister, wie gesagt, ist zweigeteilt. Entweder ist es glasklar oder es ist zweideutig. Und wenn es zweideutig ist, haben wir auch eine Lösung jetzt bekommen. Wir brauchen dann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann mache ich es halt. Nein, wenn du dir nicht sicher bist, ob es halal ist oder haram ist, dann hör auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er gesagt hat, unterlass es. Fertig. Solange du nicht dazu gezwungen bist, solange du es nicht nötig hast, eine Sache zu machen, die nicht klar ist, dann lass sie einfach auf das Allah subhanahu wa ta'ala. Denn du wirst niemals Gottesfurcht erlangen, du wirst niemals At-Taqwa erlangen, bis du nicht Dinge unterlässt, die nicht haram sind. Das heißt, du sollst Dinge unterlassen, auch wenn sie nicht haram ist, aus Angst davor, dass das ein Weg ist, wodurch du haram verfallen könntest. Ja? Das heißt also, es gibt Dinge, die sind ganz klar verboten. Das ist der Kreis in der Mitte. Und dann ist außenrum halal. Aber der Grenzübergang, da muss man sich eben fernhalten. Man kann nicht an der Grenze wandeln, weil irgendwann mal, wenn man nach der Grenze immer läuft, kann sein, man stolpert mal und dann fällt man in die verbotene Zone. Und Bedingung natürlich für das, dass man sein eigenes Herz fragt, ist erstens, dass das eigene Herz gesund ist. Gemeint ist damit, dass man nicht seinen eigenen Neigungen folgt. Man weiß ja natürlicherweise, was man gerne hätte und was man nicht gerne hätte. Und man weiß, dass wenn man diese Sache macht, dann macht man das eigentlich nicht, weil man überzeugt ist, dass es in Ordnung ist, sondern macht es vielleicht, weil das Leben dann einem einfach einfacher fällt. Ja? Das wäre eine gefährliche Sache, wenn man diese Schiene dann geht. Zweite Bedingung ist, dass es in dieser Angelegenheit keinen klaren Beweis gibt. Ja? Weil wenn es in dieser Angelegenheit einen klaren Beweis gibt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hast du nicht das Recht zu sagen, ich bin mir nicht sicher. Nein, du musst dir sicher sein. Ja? Zum Beispiel, liebe Geschwister, in heutiger Zeit, oder was sagen wir mal im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Dinge ganz klar verboten. Und das war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Tabi'un und danach war das nie eine Frage. Das war verboten, weil es steht im Koran, sagt es erledigt. Heutzutage gibt es Dinge, sind solche Dinge manchmal in Frage gestellt. Obwohl sie früher eindeutig verboten waren, sind sie heutzutage, heißt es dann, ja, aber es gibt auch andere Leute, die haben was anderes gesagt. Aber es gibt auch Gelehrte, die haben das gesagt. Aber es gibt auch Hodja, die haben gesagt das. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und das heißt ja nicht, dass die Religion sich verändert hat. Weil die Religion wird sich nicht verändern. Die Religion ist ja, du nimmst es ja genauso, wie es gekommen ist. Das Paket kannst du nur komplett nehmen, wie es genommen ist. Wenn jetzt die Leute plötzlich etwas anders sehen, als es vorher war, dann haben die Leute sich verändert und nicht die Religion hat sich verändert. Und zu den Dingen, die heutzutage, also bekannterweise die Leute auf die leichte Schulter nehmen, ist zum Beispiel das Zinsverbot. Das Zinsverbot. Ja? Und Zinsverbot, liebe Geschwister, prinzipiell gibt es zwei Arten von Zinsen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Die eine Form des Zins bedeutet, dass du von einer bestimmten Sache, meistens ist es eben Geld, in unserem Fall Euro oder Cent, was auch immer, dass du gegen Geld ausleihst, aber mehr Geld zurückzahlst an die Person, von der du das Geld geliehen hast, oder wenn du es selbst natürlich machst, wenn du jemandem Geld verleihst und verlangst mehr Geld zurück, als du der Person verliehen hast. Ja? Das ist eine Form des verbotenen, bekannten Form des verbotenen Zinsgeschäftes. Ja? Weil die Menge ist nicht gleich. Da ist hier 100 Euro und da kommt nicht 100 zurück, sondern kommt 102. Wenn es nur 1 Cent ist, ist es schon haram. Ja? Und die zweite Form ist der zeitliche Faktor, der spielt auch eine große Rolle. Wenn du zum Beispiel Gold kaufen gehst, ja, und du tauschst, machen wir ein theoretisch realistisches Beispiel. Du gehst heutzutage in Goldgeschäft rein und du kaufst Gold. Und normalerweise kaufst du Gold mit Euro. Ja, dann muss dieses Geschäft, was du stattfinden lässt, dieser Handel, muss sofort stattfinden. Du musst das Geld dem Verkäufer geben und die Ware, ich meine das Gold in diesem Fall, direkt in Empfang nehmen. Du kannst nicht sagen, hier nimm das Geld und ich gebe mir das Gold morgen. Oder hier ist ein Teil des Geldes, den Rest kriegst du morgen. Ja, das ist haram, genauso verboten wie das erste und beides sind zwei verbotene Formen des Zins. Ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat, dann hat man nicht das Recht, irgendwie zu sagen, aber das ist für mich nicht klar, das ist für mich nicht deutlich. Ihr wisst prinzipiell, wenn Allah etwas verboten hat, dann geht es nicht darum, ob du verstehst, warum es verboten ist, Das ist nicht der Sinn. Steht nirgends, ist eine Bedingung, damit es verboten ist, muss man auch verstanden haben, warum es verboten ist. Sondern das prinzipiell, das höchste Prinzip, wenn Allah etwas verboten hat, ist, damit Allah sieht, macht er das oder macht er das nicht? Fertig. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch immer das gleiche Beispiel vor. Mekka befindet sich in einer Haram-Zone. Heiliges Gebiet. Dieses heilige Gebiet ist definiert. Markiert mit Grenzen. An diesen Grenzen, sobald du einen Schritt rein machst und du findest dort eine Gazelle, darfst du sie nicht jagen. Sobald die Gazelle freiwillig einen Schritt raus macht, kannst du losschießen und kannst sie jagen. Wieso war diese Gazelle gerade haram und jetzt plötzlich sie halal geworden? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in der Zone ist es haram und draußen ist halal. Es gibt keine bessere Begründung als diesen. Es mag sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Weisheit viel mehr Weisheiten dahinter hat, aber für einen gläubigen Menschen reicht es aus, auch wenn er es nicht verstanden hat. Warum? Weil er hat verstanden, Allah will sehen, ob er ihm gehorcht oder ob die Person ihm nicht gehorcht. Das ist die Sache, die wir prinzipiell immer sehen können. Dinge, die die Leute, subhanallah, heutzutage auf die leichte Schulter nehmen, und Zins, ihr müsst euch vorstellen, Zins, das gehört zu den großen Sünden. Den großen Sünden. Das heißt, eine Person, die involviert ist mit Zinsen, Zahlen oder jenem oder was ich was, ihr wird nichts vergeben. Gar nichts. Das heißt, wenn sie, walayatu billah, aus Versehen jemanden, eine Frau anschaut, also eine Frau anschaut, dann wird ihr nicht vergeben. Oder wenn er meinetwegen irgendeinen Fehler macht, liebe Geschwister, dann wird ihm das nicht vergeben. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass diese kleinen Sünden werden nur vergeben, wenn auch die großen unterlassen werden. Ja? Und das ist eine Katastrophe. Deswegen ist es eigentlich, die Sache ist ganz einfach. Jeder macht Fehler. Aber die großen Sünden muss man unterlassen. Das sind keine Sachen, die man irgendwie aus Versehen tut, sondern das macht man in der Regel mit voller Absicht. Weitere Dinge, die Leute heutzutage zu auf die leichte Schulter nehmen, die früher kein Zweifel gab, dass es verboten war, unter allen vier Rechtsschulen und am strengsten sogar die hanafitische Rechtsschule, ist die Sache mit der Musik. Ja? Heutzutage die Leute, weil sie hier in Deutschland aufgewachsen sind oder auf jeden Fall in nicht-muslimischen Ländern, mittlerweile ist dieses Problem ist auch in muslimischen Ländern natürlich vorhanden, ist, dass die jugendlichen Leute, besonders die jugendlichen Leute, Musik hören. Ja? Und diese Musik, die heutzutage da gibt, die ist verboten, zweifellos. Von vorne und von hinten ist sie verboten. Ne? Ob du es betrachtest vom Blickwinkel, dass es Musikinstrumente sind, oder ob du es betrachtest vom Blickwinkel, dass der Text verboten ist, oder ob du es betrachtest im Blickwinkel, dass eine Sängerin ist, ja? Oder was auch immer. Das heißt, es ist in jeglicher Hinsicht, ruft die Musik heutzutage zu viel Unheil auf. Und viele Leute sagen, ja, aber ich höre doch nicht die Musik, also ich höre nicht den Text. Ja? Das stimmt, viele Leute, die haben gar keine Ahnung, was sie singen. Viele Leute, sie singen einfach nur etwas nach. Das sind meistens dann auch noch Lieder in einer anderen Sprache, meistens in der englischen Sprache. Ja? Die Leute hören, die verstehen nicht immer alles, was dort gesungen wird. Aber der Punkt ist, liebe Geschwister, sowas hat einen großen Einfluss auf das Herz des Menschen in mehrerlei Hinsicht. Eins ist, wenn du es verstehst und auch nicht daran glaubst, das heißt, wenn du den Text verstehst sprachlich und trotzdem nicht daran glaubst, das beeinflusst dein Herz und beeinflusst deinen Charakter. Ja? Es beeinflusst dein Herz, beeinflusst deinen Charakter indirekt, weil diese Worte, die du hörst, die empfindest du als nicht so schlimm. Weil du hast sie schon öfter gehört. Auch du weißt, es ist haram, was gesungen wird, aber trotzdem, du hörst es immer wieder und du findest das in Ordnung. Zweitens, macht eure Augen auf. Zweitens, wenn ihr einen Menschen trefft, der sehr, sehr religiös ist, wo ihr sagt, MashaAllah, der hat wirklich Taqwa, der hat Gottesfurcht. Und MashaAllah, das ist ein Alim. Und das ist ein Sheikh und das ist ein Hodja und weiß nicht was. Und der hat alle, der hat so viel Wissen. Stellt euch mal vor, denkt ihr, diese Person sitzt auch zu Hause, und am Tisch und hat einen Walkman, der heutzutage Discman, auch schon out, MP3-Player in der Hand und hört sich irgendwie Musik an von irgendwelchen Fossach, von irgendwelchen Frevelern, von Kuffar sogar, die meisten Sänger heutzutage, das ist einfach eine Sache, die passt überhaupt nicht ins Bild. Eine Person, die religiös ist, und das werdet ihr auch nicht finden. Ihr werdet es nicht finden, das ist der dritte Punkt, der dritte Beweis, ihr werdet nicht finden, dass eine Person den Koran liebt, und damit meine ich, dass er mindestens pro Tag 20, 30, 40 oder eine Stunde Koran hört oder liest und trotzdem Musik mag und Musik hört. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, weil der gläubige Mensch hat nicht Zeit für so einen Zeitvertreib. Hat er nicht. Ja? Und der Koran, subhanallah, wird ja gesungen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte sogar, wer den Koran nicht singt, gehört nicht zu uns. Das heißt, du hast ja eine Möglichkeit, wenn du gerne singst und schöne Stimmen hörst, du kannst da jetzt deine Stimme klingen lassen. Und du kannst den Koran singen. Ja? Und du wirst sogar dafür belohnt, für das Singen. Ja? Insofern, liebe Geschwister, wenn das Herz erfüllt ist mit Liebe zum Koran, kann es niemals gleichzeitig erfüllt sein mit der Liebe zur Musik. Geht nicht. Und das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch beigebracht in einem anderen Thema, als er sagte, wenn ich einen Menschen zu meinem innigsten Freund nehmen würde, dann würde ich Abu Bakr zu meinem innigsten Freund nehmen. Aber Allah hat mich schon zum innigsten Freund genommen. Er will damit sagen, dass sein Herz sich schon vollkommen erfüllt mit der Liebe zu Allah. Aber wenn dein Herz vollkommen erfüllt ist mit der Liebe zu Allah, wie soll dann noch Platz sein für etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag? Das ist ein Widerspruch, ich denke, das kann jeder selbst erkennen. Eine weitere Sache, die Leute sehr, sehr leichtsinnig, auf die leichte Schulter nehmen, ist in Bezug auf die Frauen der Hijab. Der Hijab, der sogar so weit ist, dass die Leute heutzutage im Deutschen nur noch sagen Kopftuch. Weil das ist der Teil des Hijab, der noch übrig geblieben ist. Der Hijab ist gar nicht da. Hijaba bedeutet auf Arabisch, dass man dass der Blick keinen Zugang hat. Ja, das heißt Hijaba, wenn ich sage, ich habe Hijaba an irgendetwas gemacht, dann bedeutet das, dass jemand mich nicht sehen kann. Ich habe mich verdeckt hinter etwas. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala hat das als Hijab genannt. Warum? Naja, weil damit die Blicke nicht das sehen, was sie nicht sehen können, dürfen. Und wenn sie aber trotzdem das sehen, was sie nicht sehen dürfen, wie zum Beispiel die Körperkonturen, ja, oder Haare, oder die rausgucken, obwohl man Kopftuch anhat, ja, oder ein Gesicht, das man extra noch geschminkt hat, ja, oder zum Beispiel, wenn die Frau läuft, dann Geräusche macht mit ihren Schuhen, ja. All diese Dinge, liebe Geschwister, bedeutet, du verschaffst dem Mann Zugang zu etwas, was ihm nicht erlaubt ist. Insofern hat das Wort Hijab dann keine Bedeutung mehr. Dann ist der Hijab nicht vorhanden. Deswegen, stellt euch vor, das braucht euch nicht vorstellen. Wie gesagt, also eine Frau, wenn sie ihren Hijab ordentlich trägt, dann ist es so, dass der Mann, wenn er das sieht, sieht eigentlich nichts. Das sieht nichts. Das ist schwarz von oben bis unten. Ja? Und das hat gar kein Interesse daran, weil das sieht er gar nichts. Ja? Das ist der Hijab, der eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala anbefohlen ist. Und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei denen war es sogar so, man konnte nichts sehen. Gar nichts. Du konntest nicht einmal das Gesicht sehen von Aisha radiallahu anha, von Sauda, von Khadija. Khadija radiallahu anha, das ist ja früher gestorben. Ja? Aber du konntest von den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts sehen. Gar nichts. Nicht einmal die Hände. Und heutzutage, viele Schwestern, die wollen den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam nachmachen. Die wollen auch sich komplett verschleiern. Von oben bis unten. Nichts zeigen. Und dann kommen manche Leute und sagen schlechte Worte über sie. Sagen, das sind Frauen, die schrecken andere vom Islam ab. Oder sie sagen, das sind extremistische Frauen. Oder sie sagen, das sind Frauen, die übertreiben. Ja? Wer übertreibt und wer untertreibt? Sie eifern den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach. Hast du dir mal überlegt, was du eigentlich sagst, wenn du solch eine Aussage tätigst? Du greifst die Frauen des Propheten sallallahu an. Was bedeutet denn das? Das heißt, du greifst den Propheten Muhammad sallallahu an. Warum? Weil, was ist eine Sunna? Was ist ein Hadith? Ein Hadith ist alles, was der Prophet sallallahu an gesagt, getan und gebilligt hat. womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam einverstanden war und wo er nichts dazu gesagt hat, ist ebenfalls in Ordnung. Fertig. Und das haben die Sahaba auch als Beweis genommen. Ja? Das heißt, wenn sie etwas gemacht haben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und keiner hat ihnen gesagt, und der Prophet hat nicht zu ihnen gesagt, sallallahu alaihi wasallam, der Koran auch nicht, das ist verboten oder das ist in Ordnung, dann wussten sie, es ist in Ordnung. Fertig. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand etwas Schlechtes gemacht hätte, etwas Verbotenes getan hätte, hätte er gesagt, das ist verboten. Deswegen, liebe Geschwister, solche Personen in Wirklichkeit, wenn sie so etwas sagen gegenüber Schwestern, die ihr sich vollkommen zudecken, ohne dass man das von ihnen etwas erkennen kann, und die sagen, das ist schlecht oder irgendetwas, ein schlechtes Wort sagen, in Wirklichkeit ist es ein Beweis dafür, dass ihre Herzen sind nicht mit Liebe zum Propheten Muhammad erfüllt. Auch wenn sie es sagen, auch wenn sie sagen, wir lieben den Propheten, auch wenn sie tanzen für den Propheten, auch wenn sie singen für den Propheten, das ist alles kein Beweis. Das ist alles kein Beweis. Und deswegen, liebe Geschwister, auch haben wir in der heutigen Khutba etwas gehört. Und zwar geht es darum, dass manche Leute versuchen, ihre Liebe zu zeigen zum Propheten, indem sie seinen Geburtstag feiern zum Beispiel. Ja? Das ist aber kein Beweis. Weil die Liebe zum Propheten steht nirgends. Wenn du mich liebst, dann feier für mich. Das steht nicht da. Sondern es steht im Koran, sprich, wenn ihr Allah wirklich liebt, dann folgt mir. Und wenn man ihm folgt, den Propheten in allem, in seinem Aussehen, in seinem Reden, in seinem Gehen, in seinem Sprechen, allem, dann würde man nicht etwas machen, was ihm widerspricht. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, liebe Geschwister, es geht nicht nur um diese eine Sache, es geht überhaupt nicht nur um diese eine Sache, dass man feiert oder nicht feiert, den Geburtstag des Propheten, es geht prinzipiell darum, wieso machst du etwas in die Religion neu rein? Das ist ein Problem. Du hast, wenn du das machst, du hast in deinem Herzen ein Problem. Weil du denkst, du machst irgendetwas Gutes. Das ist ja klar. Die machen ja etwas, die sind nicht überzeugt, dass sie Schlechtes machen. Aber du denkst, du machst etwas Gutes. Aber es kann nicht gut sein. Warum? Weil mein Verstand sagt, weil man nicht denkt, nein. Weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, alles, was du neu machst in der Religion, ist schlecht. Das war's. Er hat sallallahu alaihi wasallam gesagt, jede neue Sache in der Religion ist eine Erfindung. Eine Erfindung. Kam nicht von oben, hast du selbst gemacht. Und jede Erfindung, die du machst, ist falsch. Er sagt, ist falsch. Balala. Balala ist das Wort wie Balla und Dallin. Du sagst im Gebet jedes Mal, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh Allah, leite mich auf den geraden Weg und so weiter. Aber nicht auf den Weg derjenigen, den du zürnst und nicht den Weg der Irregegangenen. Und das ist das gleiche Wort Dalal. Und der Prophet sagt, das ist Dalala. Und er sagt, das führt in die Hölle. Und dann kommen manche Leute und sagen, ja, aber es gibt zwei Arten von neuen Dingen. Gute und schlecht. Das ist ein schöner Ausweg. Das ist wie bei der Musik. Du sagst den Leuten, Musik ist verboten. Dann sagen sie dir, ja, aber langsam. Es gibt zwei Arten von Musik. Es gibt Verbotene und die Erlaubte. Und rate mal, welche Musik wir hören. Wir hören die Erlaubte, ne? Das ist immer der Punkt, ja? Es gibt zwei Arten von Zinsen. Verbotene, Wucher. Und die Erlaubte. Ja? Und so weiter und so fort. So machen wir uns das Leben einfach, aber in Wirklichkeit machen wir uns das Leben nach dem Tod schwer. Weil wenn wir uns dann rechtfertigen müssen, haben wir ein Problem. Deswegen, liebe Geschwister, jemand, der zu euch sagt, es gibt gute, neue Sachen, und es gibt schlechte, ich rede natürlich von religiösen Angelegenheiten. Nicht, dass einer mich falsch versteht, kommt zu mir und sagt mir danach heutzutage, wir fahren mit dem Auto, ist das auch verboten, ist neu. Einer sagt mir, wir benutzen ein Mikrofon, ist auch verboten, ist neu. Einer sagt mir, nein, das ist Quatsch. Ich rede von religiösen Gottesdiensten. Gottesdienst, etwas, was du machst, um Allah näher zu kommen. Ich rede nicht von Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck ist was ganz anderes. Ja? Ich rede von religiösen Dingen, die du machst, Gottesdienste, die du selbst machst, Dinge, die du machst, wodurch du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen willst, das meine ich. Ja? Und wenn du das machst, dann sagen manche Leute, es gibt davon Gutes und Schlechtes. Und warte mal, was sie machen, ist gut oder schlecht? Natürlich ist das alles gut. Es gibt nachher nichts Schlechtes mehr, das ist ja das Problem. So, was hat aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er hat gesagt, jede Erfindung ist schlecht. Kull, auf Arabisch kull, heißt alles, jede. Kullu bid'ah. Dalala. Jede Erfindung ist ein Irrtum. Und du sagst, nein, nicht jede, sondern manche und manche nicht. Was haltet ihr von so einer Person? Objektiv hat sie gesagt, was der Prophet sagt, das ist falsch. Weg. Seht ihr, wie gefährlich das ist? Wie weit die Bid'ah zu Menschen führt? Sie führt sie so weit, dass sie einfach sagen, der Hadith, nein, der Prophet hat das nicht so gemeint. Aber der Prophet hat es so gesagt. Willst du sagen, er hat sich nicht richtig ausgedrückt? Nein, nein, kann ich niemals sagen, hat sich nicht richtig ausgedrückt. Ja, aber das sagst du indirekt, auch wenn du es nicht sagst. Deine Worte sprechen auch eine bestimmte Sprache. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, sagte Abdullah ibn Umar, einer der sieben Sahaba, die meisten Hadith überliefert haben. Er ist einer von ihnen. Was ich damit sagen will, ist, dass er ist von denjenigen Sahaba, die sich am besten auskennen in der Sunna. Er sagte, radiallahu anhuma, jede neue Sache in der Religion ist ein Irrtum, auch wenn die Menschen der Meinung sind, dass etwas Gutes ist. Stellt euch mal vor, wie glasklar wird es noch haben. Die Leute sagen ihre Meinung. Und er sagt, auch wenn die Meinung der Leute ist, dass es etwas Gutes ist, so nichts Schlimmes, wir lesen nur Koran, wir machen nur das, das, das, trotzdem ist es schlecht. Wer folgt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer folgt den Sahaba radiallahu anhum? Diejenigen, die ihrer Sunna folgen und die nicht etwas Neues in die Religion hinzufügen. Imam Malik rahimahullah ta'ala, einer der vier Imame von Ahlus Sunna, einer der vier Imame der vier Rechtsschulen von Ahlus Sunna. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wer etwas Neues in die Religion hinzufügt und der Meinung ist, dass es etwas Gutes ist, der hat behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Betrüger ist. Das hat Imam Malik rahimahullah ta'ala gesagt, Imam von Medina. Warum hat er gesagt, warum? Hat er erklärt, hat er gesagt, warum? Er sagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Vervollkommnet heißt perfekt gemacht. 100% gut gemacht. 100%, das heißt, du kannst nichts mehr Neues machen. Du kannst es nicht noch besser machen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe etwas hier, das ist Teil der Religion, das ist gut, sagen wir mal nicht Teil der Religion, das ist etwas Gutes so, etwas Gutes. Klammer auf, der Prophet hat uns nicht darauf hingewiesen, Klammer zu. Aber es ist trotzdem etwas Gutes. Was sagst du denn jetzt damit? Du sagst, es war doch nicht 100%. Etwas Gutes 100%ig hinzufügen? Wie willst du das machen? Gibt es nicht 101%? Gibt es nicht. Ja? Das ist die Sache, liebe Geschwister. Deswegen ist es ein prinzipielles Problem. Es ist nicht die Sache von, ja, wo ist denn das Problem? Ich kann doch Koran lesen und so und mich mit der Sira des Propheten sonst beschäftigen. Wo ist das Problem? Ja, die Sache an sich ist nicht problematisch. Aber was haltet ihr davon, wenn einer sagt, machen wir in jeder Raka'a, anstatt zwei Sajda, machen wir eine dritte. Nur eine dritte rein. Du machst einfach noch einmal Allahu Akbar, nochmal Rabbi Ghfirli beim Sitzen, und dann sagst du noch einmal Allahu Akbar, hast schon drei neue Ibadat drin, und machst wieder Sujud, vier, und sagst Subhanallah Bil-A'la, hast fünf Sachen gemacht, was davon ist verboten? Was davon ist verboten? An sich nichts. Aber die Tatsache, dass du das Gebet des Propheten verändert hast und etwas Gutes in Anführungsstrichen reingefügt hast, ist ein Problem. Weil du möchtest ihm nicht nachmachen, du möchtest etwas anderes machen. Als letzten Punkt, weil ich weiß, die Gebetszeit ist schon eingetroffen, ist das Augenzupfen, der Augenbrauenzupfen der Frauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten und hat klipp und klar gesagt im Hadith bei Bukhari, dass wenn eine Frau so etwas macht, ist sie verflucht. Das Augenbrauen hier oben da, über den Augen, diese Haare rauszupfen und dünner machen. Oder wegmachen und Streifen machen stattdessen, oder was auch immer. Ja? Diese Haare darf man nicht berühren, die muss man lassen, wie sie sind. Ja? Und manche Frauen machen das und sie verändern durch die Schöpfung Allahs. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten und ist absolut haram, gehört zu den großen Sünden. Auch wenn manche Leute sagen, dass es erlaubt, der Prophet hat gesagt nein, also ist es nein. Auch wenn alle Menschen es machen, ist nein. Fertig, bleibt verboten und wir werden das nicht ändern, auch wenn die Leute gerne hätten, manche das ändern. Die gläubigen Frauen Alhamdulillah machen das nicht, aber manche Schwestern, die das nicht wissen, und das ist inshallah eine Entschuldigung, aber das wird nur akzeptiert, diese Entschuldigung, wenn man dann auch danach handelt, wenn man dann aufhört damit und das nicht mehr macht. Ja? Und andere, ihr Iman ist schwach, sie machen das, weil sie denken, sie machen sich schöner, in Wirklichkeit machen sie sich hässlicher, denn du kannst es nicht schöner machen, als Allah dich geformt und geschaffen hat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, liebe Geschwister. Jetzt hören wir den Adhan und dann machen wir inshallah nach dem Gebet mit Kassira weiter.